Es gibt etwas für mich auf dieser Welt, das für mich mehr als alles andere zählt. Meine Familie, meine Frau und mein Kind, die stets zu mir halten und immer da sind. Ich möchte euch danken für die schöne Zeit und bin für euch immer zu allem bereit. Ich steh zu euch, ganz egal was noch kommt, wenn es auch mal hart